mich, aber hab mich im Blick. Meide mich, aber hab mich im Blick. In der einen Hand trage ich Feuer, in der anderen trage ich Wasser. Ich bin gefährlich. Ich gedeihe im Schatten, wo du mich nicht siehst. Dann hole ich dich ein, wenn du vor mir fliehst. Wo du glaubst, mich nie zu sehen, dort lasse ich die Hölle entstehen. Ich bin in dir, in ihm, in ihr. Hinter jeder Schwelle, jeder neuen Tür kannst du meine Abgründe sehen. Ein Balanceakt weiter oben zu stehen. Meide mich, aber hab mich im Blick. Meide mich, aber hab mich im Blick. In der einen Hand trage ich Wasser, in der anderen trage ich Feuer. Ich bin gefährlich. Dreh mich herum, ich glänze wie ein Schatz, den du mit scheinbarem Glück gefunden hast. Nimm dich in Acht vor den besten Absichten, den schönsten Träumen, den ehrbarsten Pflichten. Meide mich, aber hab mich im Blick. Meide mich, aber hab mich im Blick. In der einen Hand trage ich Feuer, in der anderen trage ich Wasser. Ich bin gefährlich. Ich bin gefährlich.